7.1 Der Gnome-Motor und seine Schmierung mit Retinosyl. Überblick: Das ursprünglich zur Schmierung der Gnome-Motoren verwendete Öl war von schlechter Qualität. Infolgedessen kam es schnell zum Festfressen der Motoren. Louis Paul Hahn, Pilot von Farman-Flugzeugen, flog bei Flugshows über die Felder und bemerkte, dass landwirtschaftliche Dreschmaschinen niemals festliefen. Er fragte nach dem Grund und erhielt die Antwort, dass diese Maschinen mit Retinosyl geschmiert würden. Daraufhin kaufte er 5 Liter bei einem Apotheker, der ihn scherzhaft fragte, ob er ein ganzes Regiment abführen müsse. Dieses Öl, das thermischen Belastungen standhält, eignete sich hervorragend für Umlaufmotoren. Allerdings waren diese Motoren nie vollkommen dicht, sodass der Pilot, der sich dahinter befand, ein Gemisch aus heißer, ölhaltiger Luft einatmete. Aus diesem Grund sah man Piloten damals immer mit Schutzbrille und Schal, um die Brille zu reinigen.